Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Diesmal mit Michael Frank am Mikrofon. Heute Nacht gibt es eine knapp zweistündige Zeitreise in San Francisco des Jahres 1968. The Jimi Hendrix Experience spielte dort im Oktober an drei aufeinanderfolgenden Abenden im Winterland, einem ehemaligen Schlittschuhpalast mit einem Fassungsvermögen von ein paar tausend Zuhörern. Die erste Nummer der ersten Show war schon mehr als vielversprechend. Thank you. Jimi Hendrix, Noel Redding und Mitch Mitchell mit Are You Experienced, der Eröffnungsnummer ihres ersten Auftritts im Rahmen eines dreitägigen Engagements in San Francisco am 10. Oktober 1968. Die Jimi Hendrix Experience gab es zu diesem Zeitpunkt seit genau 2 Jahren. James Marshall Hendrix war im Oktober 1966 vom ehemaligen Animals-Bassisten Chess Chandler von New York nach London gebracht worden. Binnen kürzester Zeit wurden 2 Begleiter für ihn engagiert. Den Basspart übernahm Noel Redding, der eigentlich Gitarrist war. Schlagzeuger wurde der auch im Jazz versierte Mitch Mitchell. Hendrix war damals 23, Noel Redding 20 und Mitch Mitchell 19. Die Erfolgsgeschichte der Jimi Hendrix Experience begann kurz danach. Im Oktober 68 hatte das Trio diverse endlose Tourneen in Europa und in den USA absolviert und einige Singles, 2 Studio-LPs und ein Doppelalbum eingespielt. Hinzu kamen Unmengen von Fototerminen, Interviews und so weiter. Der Entdecker und einer der beiden Manager von Hendrix, Chess Chandler, hatte sich wenige Wochen vor den 3 Winterland-Konzerten wegen künstlerischer und organisatorischer Differenzen von Hendrix getrennt. Und auch die Beziehung zwischen Noel Redding und Jimi Hendrix hatte gelitten. Redding fühlte sich mehr und mehr als Statist, wohl auch deshalb, weil Hendrix bei Studioaufnahmen den ein oder anderen Basspart lieber selber einspielte. Nach einer ausgedehnten USA-Tour in der ersten Hälfte des Jahres 68 zog die Jimi Hendrix Experience im Spätsommer und Herbst schon wieder durch die Staaten. Diesmal lagen die Gigs meistens am Wochenende. Meist traten vor der Experience 2 Support-Bands auf. Im Winterland waren das der Buddy Miles Express und Dino Valenti, ex-Quicksilver Messenger Service. Die Jimi Hendrix Experience spielte im Winterland pro Abend 2 Sets, einen in der frühen Show und einen in der Spätvorstellung. Im vergangenen Jahr erschien dann ganz offiziell eine Box mit 6 CDs, die tatsächlich die kompletten 6 Sets der 3 Abende dokumentieren, inklusive Ansagen ans Publikum, langen Pausen zwischen den Stücken zum Stimmen der Gitarre und inklusive 2er langer Improvisationen von Mitch Mitchell und Noel Redding ohne Hendrix, weil dessen Gitarrenverstärker und Boxen mal wieder ausgefallen waren und schnell Ersatz in Betrieb genommen werden musste. Zwar waren etwa 15 der etwa 50 Winterland-Tracks schon in den 80er Jahren auf 2 verschiedenen Alben erschienen, doch in zum Teil stark beschnittenen Versionen. Das zum Beispiel am 2. Abend in der 2. Show Herbie Rich, der Organist von Buddy Miles Express, bei einigen Nummern mitmachte, davon merkte man auf den Platten aus den 80er Jahren nichts.

Loverman, Hey Joe und Foxy Lady, drei Tracks von der Jimi Hendrix Experience mit Gastorganist Herbie Rich am 11. Oktober 1968 im Winterland von San Francisco. Höhepunkte aus den drei Abenden der Experience im Oktober 68 gibt's heute Nacht in dieser Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk. Anlass ist die Veröffentlichung der kompletten Aufnahmen, die damals von dem Toningenieur Wally Heider gemacht worden waren. Das Label nennt sich Reclamation. Hinter der Veröffentlichung stecken die Rechtsnachfolger des nicht unumstrittenen Hendrix-Managers Mike Jeffries. Sie haben es in den letzten Jahren geschafft, diverse Live- und Studioaufnahmen von Hendrix zu veröffentlichen, die bisher nur als Bootlegs kursierten. Die 6-CD-Box von Reclamation ist ein Ticket zu einer wirklich authentischen Zeitreise, da Ansagen, Pausen, Verstärkerbrummen, Publikumsgeschrei und auch musikalische Patzer oder Durststrecken dokumentiert sind. Die 6 CDs ermöglichen so auch die Korrektur von Klangretuschen und Zensurmaßnahmen der Winterland-Veröffentlichungen aus den 80er Jahren. Die Version von Foxy Lady, die gerade am Schluss dieser Winterland-Trilogie zu hören war, mag Käufern der 87er CD mit Winterland-Aufnahmen vertraut vorkommen, allerdings minus des Orgelparts von Herbie Rich. Den hatte Produzent Alan Douglas damals schlicht als störend und oder überflüssig erachtet und einfach ausgeblendet. Die CD-Box von Reclamation hat diese Geschichtsklitterung wieder rückgängig gemacht und Herbie Richs Orgelspiel kann von der interessierten Nachwelt doch noch als bereichernde Perspektive des Experience Sounds entdeckt werden. Bereits 1982 erschien die folgende Bluesnummer vom ersten Winterland-Abend auf Platte, allerdings in einer um 3 Minuten gekürzten Version. Hier ist die komplette Nummer. Yeah, we're gonna do this song. It's calling. We're gonna attempt this. You know, we're gonna attempt this. This thing is a slow blues calling. Get my heart back together again, or either I see my train so mess like that. I don't know anything you want to call it right now, because it's nothing but a jam again. Go something like this. Yeah. Thank you. this time I'm gonna make it begin. Gonna be a magic boy. Gonna be a magic boy. Come back and buy this time. Come back and buy this time. Buy this time. Come back and buy this time. Buy this time. Come back and buy this time. Yeah. And put it all in my shoe. Give me one more time, little girl. I might even give a piece to you. Hey, baby. Get my train to come in. Get my train to come in. I hear my train to come in. Get my train to come in. Get my train to come in. Get my train to come in. In dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk geht es unüberhörbar um Jimi Hendrix. Genauer gesagt geht es um drei Abende im Oktober 1968 in San Francisco. Bill Graham präsentierte am 10., 11. und 12. Oktober die Jimi Hendrix Experience in einem ehemaligen Schlittschuhpalast, dem Winterland. Die kompletten und weitgehend ungeschnittenen Aufnahmen von damals sind letztes Jahr von dem Label Reclamation erstmals ganz offiziell zugänglich gemacht worden. Das war gerade eine der ersten dokumentierten Versionen von Hear My Train A Comin' überhaupt, aufgenommen in der zweiten Show, also der Spätvorstellung, vom 10. Oktober 1968. Aus der ersten Show, am frühen Abend des 10. Oktobers, kommt der nächste Song. Thank you. Once upon a time, you're dressed so fine. Through the bumps of time, in your prime. But didn't you? People call, say, but where's dog? You're bound to fall, you thought they were all. Oh, now you don't, baby. You don't seem so proud. My heart is grounded. Hey, how does it feel, baby? thinking that they got a man. Exchanging all precious gifts and things. You better take your diamond ring. I think you better pawn it, babe. You used to be, oh, so amused at the pulling in the rags and the sweet dog that is you. Oh, rough to it, baby, and it calls you the cabin view. Oh, when you ain't got nothing, you got nothing to lose, girl. Hey, baby, you're invisible now. You got no secret. Die erste Soundcheck-Stunde vom Deutschlandfunk geht so langsam zu Ende. Heute Nacht machen wir noch bis 3 Uhr eine Zeitreise in den Oktober 1968 nach San Francisco ins Winterland. Die Jimi Hendrix Experience trat dort an drei aufeinanderfolgenden Abenden auf. Der Song gerade wurde in der ersten Show des 10. Oktober mitgeschnitten. Like a Rolling Stone, im Original natürlich von Bob Dylan. Dank der kompletten Ausgabe der drei Winterland-Konzerte von Reclamation ist jetzt auch nachvollziehbar, wie sich eine der gewagtesten Nummern des Hendrix-Repertoires über drei Nächte entwickelte. Im Ohr werden die meisten vermutlich die Version der US-amerikanischen Nationalhymne haben, die er beim Woodstock-Festival 1969 spielte. Tatsächlich hatte er schon im Jahr davor begonnen, sie live neu zu interpretieren, und die vier jetzt zugänglichen neuen Versionen aus dem Winterland 68 sind in der Tat ganz erstaunlich. Bezeichnenderweise kündigt Hendrix die Hymne unter dem Titel an »This is America«. Was Hendrix hier an innovativen Gitarrenspielweisen zusammenbringt, war damals mehr als unerhört und ist es auch heute noch. Und Mitch Mitchell spielt dazu ein Schlagzeug, ganz frei von gleichbleibendem Puls, fast wie im Free Jazz. Die folgende Version von This is America wurde am 10. Oktober gegen Ende der Spätvorstellung gespielt und bevor es losgeht, erklärt Jimi Hendrix noch ein wenig Inhalt und Motivation. Es geht um verlorene Seelen, sagt er, und um Frustration. Aber ich weiß nicht, wir sind bloß Botschafter. Wir werden sehen, ob wir euch dieses Gefühl rüberbringen können. Vielleicht durch all diesen schönen Lärm. Wisst ihr, manchmal hat man keine Lust mehr, Noten zu spielen, sondern will echte Gefühle spielen. Well, they continue on with a thing called This is America, representing the sounds and the feedback which you'll hear. It's really lost souls in a frustration, it seems like to me. I don't know, the weirdest messengers, you know. And like, you know, if we can get this feeling across to you, maybe through all this racket that some people think we're making up there. I don't think it's a racket, hell. It's a thing, you know. You get tired of playing notes sometimes, so you really want to play or get close to playing exactly what you call a true feeling, regardless if it's... or, you know, or if it's one of those... and all those guys say... Song from the sun, brother. And it begins off, you hear the hang-up side, which will probably be lasting about 5 or 3 or 2 minutes. And then you hear our side of it, which we'd like to say thank you very much, Osley. Thank you.